Die Mitglieder der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum Tag des leuchtenden Sterns schrieben am 23. Februar an Marschall Kim Jong-un einen Brief. Sie betonten, die Festveranstaltung zum 75. Geburtstag vom Heerführer Kim Jong-il sei ein großes politisches Festival für seine ewige Seligkeit gewesen, bei dem die edle Treue von Kim Jong-un gegenüber Kim Jong-il deutlich zum Ausdruck gekommen sei. In den Festveranstaltungen zum Tag des leuchtenden Sterns, die mit dem erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusong 2 begonnen hätten, seien sie zutiefst gerührt von der edlen Treue und dem erhabenen moralischen Pflichtgefühl von Kim Jong-un, der dafür gesorgt habe, dass der 75. Geburtstag von Kim Jong-il als sein unvergängliches großes Festival für die ewige Glorifizierung der Ideen und Verdienste von Kim Jong-il begangen worden sei. Dank der Führung von Kim Jong-un, dem herausragenden Mann, sei der Sieg des Sonnenkorea eine Wissenschaft und die todesmutige Durchsetzung der von Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise und der programmatischen Hinweise von Kim Jong-un sei ein Unterpfand für die Einleitung der neuen Blütezeit der Bewegung der Japan-Koreaner. Diese unerschütterliche Überzeugung und diesen Willen hätten sie sich während des Besuches in der Heimat tief in die Herzen eingeprägt. Sie werden den Generalverband der Japan-Koreaner, ein patriotisches Erbe von herausragenden Menschen von Paekdosan, zu einer zuzeorientierten patriotischen Auslandskoreaner-Organisation weiter verstärken und entwickeln, die nur die Führung von Kim Jong-un treu unterstütze. Dann wünschten sie dem Marschall Kim Jong-un beste Gesundheit.